und er fühlte plötzlich mit Ekel, wie schwach, wie physisch schwach er wurde. »Ich hätte es wissen müssen«, dachte er mit bitterem Hohn. »Wie konnte ich es wagen, da ich mich erkannte und schon vorausfühlte, wie ich sein würde, ein Beil zu nehmen und mich mit Blut zu besudeln? Es wäre meine Pflicht gewesen, es im Voraus zu wissen. Ach, ich habe es doch schon im Voraus gewusst«, flüsterte er in Verzweiflung. Zuweilen verharrte er regungslos bei irgendeinem Gedanken. »Nein, solche Menschen sind nicht so beschaffen. Der geborene Machthaber, dem alles erlaubt ist, der zerstört Toulon, veranlasst ein Blutbad in Paris, vergisst eine Armee in Ägypten, verschwendet eine 500.000 Menschen im russischen Feldzug und setzt sich in Vilna mit einem Wortspiel darüber hinweg. Und gerade ihm errichtet man nach seinem Tod Standbilder. Also folgt daraus, dass doch alles erlaubt ist. Nein, solche Menschen sind offenbar nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Bronze.« Ein plötzlicher Nebengedanke brachte ihn auf einmal fast zum Lachen. »Napoleon, die Pyramiden, Waterloo und eine dürre, miese Registratorswitwe, ein altes Weib, eine Wucherin mit einer roten Truhe unterm Bett. Nun, wie soll das selbst ein Porfiri Petrowitsch verdauen? Wie sollten Sie es auch verdauen können? Die Ästhetik steht Ihnen doch im Wege. Wird denn, werden Sie sagen, ein Napoleon unter das Bett eines alten Weibsbildes kriechen?« Ach, Geschwätz! Ab und zu fühlte er, dass er wie im Fieber fantasierte. Er verfiel dann einer verzückten Stimmung. »Das mit der Alten war Unsinn. Eine Narrenposse«, dachte er glühend und sprunghaft. »Das mit der Alten war möglicherweise ein Fehler. Nicht auf die Alte kommt es an. Die Alte war nur ein kranker Einfall. Es ging mir um das Überschreiten. Nicht einen Menschen habe ich erschlagen, ich habe ein Prinzip erschlagen. Ja, das Prinzip habe ich zwar erschlagen, aber das Überschreiten habe ich nicht geschafft. Ich bin diesseits geblieben. Eben nur zu erschlagen, habe ich verstanden. Nein, auch nicht einmal das habe ich verstanden, wie es sich erweist. Das Prinzip? Weshalb hat vorhin der Tölpel Rasumichin auf die Sozialisten geschimpft? Arbeitsame Leutchen und geschäftstüchtig befassen sich mit dem allgemeinen Glück? Nein, mir ist das Leben nur einmal gegeben. Und das Leben kommt nie wieder. Ich will nicht warten bis zum allgemeinen Glück. Ich will jetzt leben, sonst lieber gar nicht. Was denn? Ich wollte nur nicht an einer hungernden Mutter vorübergehen und in der Erwartung des allgemeinen Glücks meinen Rubel in der Tasche festhalten, mit der Ausrede, ich trage einen Ziegelstein zum Bau des zukünftigen allgemeinen Glücks. Und so kann denn mein Herz vollkommen beruhigt sein. Warum habt ihr mich übersehen? Ich lebe doch bloß einmal. Ich möchte doch auch.